Episode 15. 60% der Deutschen mangelt es an diesem Vitamin. Vitamin D3. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Hallo Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.vegancurl.de und bevor ich anfange, möchte ich euch noch einmal sagen, dass ich einen neuen Newsletter habe. Den könnt ihr unter www.vegancurl.de finden, wo ich dir jede Woche ein Muskelaufbau- und ein Fettabbau-Rezept zuschicken werde. Das heutige Thema ist Vitamin D3. Und was sehr interessant ist, dass Vitamin D3 nicht nur für Veganer ein sehr interessantes und wichtiges Thema ist. Vitamin D3 ist auch in wenigen und kleinen Mengen in tierischen Produkten erhalten. Nur Eigelb und fettige Fische wie Lachs und Heilbutt haben etwas Vitamin D3, aber immer noch nicht viel. Der einzige vegane und pflanzliche Lieferant von Vitamin D3 sind Pilze. Also der Podcast ist an alle Personen im deutschsprachigen Raum gerichtet, beziehungsweise 60% der Bevölkerung, nämlich laut der DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, haben 60% der Deutschen einen Vitamin D3-Mangel. Und wenn du Veganer bist, kann ich dir versichern, dass die Wahrscheinlichkeit noch sehr viel höher ist. Denn in fast keinen pflanzlichen Produkten ist Vitamin D3 enthalten. Nun, was ist Vitamin D3 und wie wird es hergestellt? Das Problem ist, dass Vitamin D3 über die Sonne aufgenommen wird. Der Körper kann es also nicht selbst herstellen. Das kommt daher, dass wir vom Homo sapiens abstammen, der für Millionen und Tausende von Jahren in der Äquatorebene gelebt hat. In dieser Region scheint die Sonne fast im 90-Grad-Winkel mit voller Kraft auf die Erde und dadurch wird der Körper sozusagen gar nicht gezwungen, Vitamin D3 selbst zu produzieren, weil er bekommt ja genug durch die Sonne. Und der Körper hat sich über die Tausenden von Jahren daran angepasst, sehr viel Vitamin D3 zu bekommen. Heute lebt der Mensch aber verteilt auf der ganzen Welt. Und wir in Deutschland haben sehr wenige Sonnentage und sehr viel Winter und Herbst. Dadurch bekommen wir kaum Sonne ab. Das ist aber auch ein sehr wichtiger Punkt. Auch wenn die Sonne 365 Tage im Jahr scheinen würde, tut sie ja nicht, aber wenn sie scheinen würde, bekommen wir immer noch zu wenig Vitamin D3 ab, weil die Sonne einfach in Deutschland in einem sehr flachen Winkel eintritt und die Sonnenstrahlen sehr schwach sind allgemein. Man kann in Deutschland auch sehr schwierig einen Sonnenbrand bekommen dadurch, das ist der Grund dafür. Was kann jetzt passieren, wenn man zu wenig Vitamin D3 aufnimmt? Also was sind die Folgen davon? Einmal hat man ein erhöhtes Risiko an Knochenkrankheiten zu erleiden. Das bedeutet, dass die Knochen einfach schneller brechen und man mehr Verletzungen hat. Außerdem kann man einen Testosteronmangel durch zu wenig Vitamin D3 bekommen. Das wollen wir aber nicht, weil Testosteron wirklich essentiell für den Fettabbau und Muskelaufbau ist. Außerdem ist Muskelschmerz und Muskelschwäche die Folge von einem Vitamin D3-Mangel. Vitamin D3 ist auch ein wichtiges Vitamin für das Immunsystem. Das Risiko an Erkältung oder Diabetes zu erkranken wird drastisch erhöht, wenn du zu wenig Vitamin D3 aufnimmst. Also ich hoffe, ich konnte dich damit überzeugen, dass Vitamin D3 wirklich sehr, sehr wichtig für den Körper ist. Und jetzt, wie kann man am besten das Vitamin D3 supplementieren? Vitamin D3 gibt es einmal in der flüssigen Form und einmal als Tabletten. Ich würde die Tablettenform empfehlen, weil es einfach praktischer ist. Man kann Tabletten viel besser dosieren und man kann sie ganz einfach nach dem Aufstehen aufnehmen. Und jetzt komme ich auch schon zum Zeitpunkt. Vitamin D3 sollte auf jeden Fall immer nach dem Aufstehen aufgenommen werden, also morgens. Dadurch wird der Körper regelmäßig und kontinuierlich über den Tag mit Vitamin D3 versorgt. Natürlich sind Tabletten nicht perfekt, aber man kann dadurch annähernd diesen natürlichen Rhythmus an Vitamin D3 im Körper beibehalten. Früher, als der Mensch in der Äquatorebene gelebt hat, hat er über den Tag kontinuierlich Vitamin D3 über die Sonne bekommen. Also es macht keinen Sinn, die Tabletten vor dem Schlafen zu nehmen. Es gibt auch noch andere Varianten, Vitamin D3 aufzunehmen. Es gibt auch sogenannte Vitamin D3-Lampen. Damit habe ich jetzt aber wenig Erfahrung und ich denke, dass sie auch nicht sehr effizient sind und als einziges Mittel gegen Vitamin D3 wirklich wirken können. Abschließend noch zur Dosierung. Vitamin D3 kann von jedem Körper, wie jedes Mineral und Vitamin, unterschiedlich aufgenommen werden. Jede Person ist anders und unterschiedlich oft und zu einem anderen Zeitpunkt in der Sonne. Deswegen kann man es nicht wirklich verallgemeinern, wie viel man supplementieren sollte. Am allerbesten ist es, wenn du mit 800 IU, das bedeutet International Units, anfängst. Und falls du dich immer noch schlecht fühlst oder deine Vitamin D3-Werte nach einem Monat immer noch sehr niedrig sind, kannst du natürlich die Dosierung adaptieren und erhöhen. Ich persönlich nehme 2000 IU, weil ich mich da am besten fühle. Und das, jetzt erschreckt euch nicht, das ist nicht sehr hoch. Manche Sportler nehmen bis zu 5000 IU auf, weil Vitamin D3, wie ich auch schon vorher genannt habe, für die sportliche Leistung extrem wichtig sind. Aber übertreibt es nicht und erhöht und steigert langsam die Dosis, okay? Für weitere Informationen zum Vitamin D3 und einen ausführlichen Artikel dazu, geh unter www.veganköll.de/episode15. Und falls du meinen Newsletter abonnieren möchtest, geh auf www.veganköll.de. Vitamin D3 findest du auch unten in der Beschreibung, habe ich einen Link dazu, zu einem Shop, wo du über 1200 100% naturbelassene Supplemente bekommst. Natürlich musst du es dort nicht kaufen, ich würde mich aber freuen, wenn du es dort machen könntest, weil du dort auch zu 100% sicher sein kannst, dass sie vegan sind und naturbelassen sind, die Supplemente. Gut, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder eine Anmerkung freuen. Schreib mir einfach eine Nachricht unter www.veganköll.de. Geh unter Kontakt. Dort ist dann ein Formular, wo du alles ausfüllen kannst und mir dann eine Nachricht schicken kannst. Und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen, falls dir der Podcast weitergeholfen hat. Das war's für heute. Euer Niklas, man sieht sich. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.veganköll.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helfen mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Köln Podcast.